herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo miteinander. Schön, dass ihr hier heute bei dieser analogen Let's Play-Folge mit dabei sein wollt. Ich sag's ja immer so schön im Intro beim Nerdwelten-Podcast, geht es um all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt. Heute mal wieder ein Thema, das vielleicht mal ein bisschen was anderes ist als die Videospiele, um die es ja normalerweise so geht, aber doch auch ein Thema, das damit ganz eng verwurzelt ist. Ihr habt es ja schon öfters mal mitbekommen, ich bin auch sehr Brettspielbegeistert, auch eben sehr Rollenspielbegeistert, Pen und Paper begeistert, und in die Richtung soll das heute auch mal gehen. Ich habe die ganze Zeit mir schon mal überlegt, wie könnte man denn vielleicht mal was in Richtung Audio-Let's Play machen, und dann ist mir eigentlich nicht so wirklich viel was eingefallen, außer natürlich, man könnte so ein altes Text-Adventure nehmen, könnte das ein bisschen durchspielen, aber ja, das hat mich auch nicht vollends dann überzeugt. Und dann, wie es der Zufall so wollte, habe ich dann beim Stöbern online, als ich so ein bisschen nach Büchern und Spielen geguckt habe, mal wieder den Hexenmeister vom Flammenden Berg gesehen. Das kennt jetzt bestimmt der ein oder andere, und für die, die es eben nicht kennen, der Hexenmeister vom Flammenden Berg ist ein sogenanntes Abenteuerspielbuch. Das heißt, von Haus aus schaut es mal aus wie ein ganz gewöhnliches Buch. Hört sich auch so an, wenn ich es so durchblätter. Hört mal. So, und ist aber ein bisschen anders aufgebaut, weil nämlich in so einem Abenteuerspielbuch arbeitet man sich nicht von Seite zu Seite, sondern von Abschnitt zu Abschnitt. Das bedeutet, ich fange normalerweise beim ersten Abschnitt schon an, aber am Ende dieses Abschnittes fälle ich dann eine Entscheidung. Und die heißt meinetwegen: Möchtest du dem entlaufenen Rind in den Wald hinterherlaufen oder versuchst du lieber eine Abkürzung über die Felder zu nehmen? Wenn du in den Wald laufen willst, lies bitte weiter bei Abschnitt 62, und wenn du die andere Richtung gehen willst, dann geht's für dich weiter bei Abschnitt 180. So könnt ihr euch das vorstellen. Und so hangelt man dann sich von Abschnitt zu Abschnitt, kann dann auch in vielen Abenteuerbänden beim Hexenmeister vom Flammenden Berg natürlich auch im Kampfabschnitte versuchen zu meistern oder Geschicklichkeitsabschnitte. Dazu gibt es am Beginn des Buches eine kleine rudimentäre Regeleinführung, wie man sich dann die Situationen auswürfelt, ob man besteht, ob man nicht besteht, und daraus resultierend geht die Geschichte eben weiter oder im schlechtesten Fall endet die Geschichte an dieser Stelle dann eben auch. Der Hexenmeister vom Flammenden Berg hat damals eine ganze Reihe, das waren die sogenannten Fighting Fantasy Bücher, hervorgerufen. Die ersten sind geschrieben von Ian Livingstone und Steve Jackson. Steve Jackson hat dann natürlich auch das Rollenspiel GURPS veröffentlicht damals, das ja auch viele Editionen und zahllose Quellenbände hervorgebracht hat. Ich finde die Quellenbände ehrlich gesagt interessanter als das System. Aber ich finde den Hexenmeister vom Flammenden Berg, den ich jetzt vor kurzem dann auch nochmal durchgemacht habe, das hat mich ein bisschen angefixt, das auf jeden Fall. Aber ich finde den Hexenmeister vom Flammenden Berg doch ein bisschen schwierig, ein bisschen schwer zugänglich. Da gibt es dann lange Abschnitte, wo man eben durch den Flammenden Berg selber durchirrt, durch ein großes Labyrinth mit vielen Abzweigungen und Geheimgängen und ja, wo halt versucht wird, so einen Dungeon Crawler mehr oder weniger in diese Form mit reinzubringen. Und ja, das mag manchen Leuten Spaß machen. Mir persönlich hat das jetzt nicht so gut gefallen. Aber es war auf jeden Fall so der große Startschuss. Später gab es dann noch viele andere Werke. Wir erinnern uns, in den Editionen damals, in den Anfang der 90er müsste das gewesen sein, vom Schwarzen Auge gab es auch Solo-Spielabenteuer. Dungeons and Dragons gab es, glaube ich, auch mal was. Und heutzutage gibt es auch wieder einige. Sherlock Holmes gab es auch ganz tolle. Da gibt es übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Brettspiel, war auch Spiel des Jahres, ich meine im Jahr 1985, das ist Sherlock Holmes, das Kriminalkabinett. Das kann man sich vorstellen wie ein großes Abenteuerspielbuch, aber mit ein bisschen mehr Extras, also mehr Bücher, ein Stadtplan ist mit dabei und ganz cool, dieses Sherlock Holmes Element als Zeitung noch mit reingepackt. Sherlock Holmes liest ja auch mal viel Zeitung, und hier hat man dann eben auch eine Zeitung. Es gibt 8 Fälle in diesem Kriminalkabinett und die Zeitung erstreckt sich, glaube ich, über, ich habe es jetzt gerade nicht in der Hand oder nicht so genau im Kopf, aber mehrere Tage, und Das ist ganz cool. Man fängt mit dem ersten Fall am ersten Tag an. Und wenn man dann aber später bei einem späteren Fall an einem späteren Tag ist, kann es trotzdem sein, dass in der Zeitung von vom ersten Fall nochmal Informationen drinstehen, die in der Vergangenheit dann quasi liegen. Das war ein super Element, das mir sehr gefallen hat. Auf jeden Fall bin ich dann jetzt eben auf die Idee gekommen, dass es doch eine ganz feine Sache wäre, mal so ein Abenteuerspielbuch als Audio-Let's Play mit euch gemeinsam zu erarbeiten. Also einen Charakter dann zu haben und sich dann so durchzuarbeiten, ein bisschen zu würfeln, einfach so ein spaßiges Abenteuer gemeinsam erleben. Und dann fiel mir ein, es gibt ja noch das deutsche Rollenspiel Aborea, das sich damit rühmt, dass es ein sehr einsteigerfreundliches Rollenspiel ist. Die Box mit allen Büchern, die man dazu braucht, gibt es im Handel für unter 20 Euro. Und das besondere Aushängeschild von Aborea ist, dass man sagt, du kaufst dir einmal diese Box und du brauchst nie wieder irgendetwas dazu. Es ist hier wirklich alles enthalten, wirklich die kompletten Regeln, mit denen du komplett durchkommst. Aborea ist jetzt für mich, der ich eher so der Dungeons & Dragons Spieler bin, nicht unbedingt das System, mit dem ich jetzt jeden Spielerabend verbringen würde, aber es ist doch sehr, sehr interessant und gerade für Einsteiger sehr, sehr freundlich. Und das, was uns jetzt wieder zu dieser Folge zurückbringt, zu Aborea gibt es eben auch Solo-Abenteuer. Da ist im Jahr 2015 ein Taschenbuch erschienen, das nennt sich Der dunkle Fürst, das Aborea-Abenteuer-Spielbuch. Das gab es für 12,95 Euro und das ist ein echt dicker Wälzer mit 480 Seiten, plus die Einbände noch. Und den habe ich mir damals mal besorgt, habe mir das angeschaut, fand das auch ganz cool. Und ich dachte mir, das ist wirklich was, was für dieses Format geeignet wäre, weil das wirklich Interessante ist. Viele Abenteuerspielbücher verwenden gekürzte Regeln oder sehr, sehr rudimentäre Regeln, wenn überhaupt. Aber Der dunkle Fürst nutzt wirklich das komplette Aborea-Regelwerk. Die ersten 30 Seiten sind eine Art Kurzeinführung. Man kann sich auf der Homepage von Aborea auch Charaktere herunterladen, also fertige Charaktere, die man für das Rollenspiel verwendet. Die kann man hier aber genauso gut nehmen. Und der Gedanke dahinter war, man wollte es den Spielern ermöglichen, so in das Spiel einzusteigen und mit dem Charakter dann wirklich im vollen Spiel weiterzumachen. Jetzt ist sowas selbstverständlich aber auch immer eine rechtliche Frage. Wenn ich jetzt hergehe und einfach ein Buch vortrage, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass der Autor dann kommt und mir auf die Finger klopft und sagt, Freund, so geht es ja nicht, du kannst ja den Leuten jetzt nicht die ganze Freude am Buch nehmen. Und das ist überhaupt nicht meine Absicht, denn der Vorteil von diesem Aborea-Buch ist, dass man das wirklich mit verschiedenen Charakteren durchspielen kann. Also das sind Regeln dabei, dass man das als Zauberer spielen kann, man kann das als Dieb spielen oder als Druide oder als was ihr wollt. Ich werde das jetzt selbstverständlich wieder als Krieger spielen. Warum, wisst ihr, wenn ihr die Secret of Mana-Folge gehört habt. Und jawohl. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es aber schon offiziell machen. Und deshalb habe ich dem Sebastian Witzmann, das ist der Autor von Aborea und eben auch vom Dunklen Fürst, mal eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ich fände es eine coole Idee, für den Podcast mal so ein Audio-Let's Play zu machen. Ich mache das aber nicht, wenn ich nicht deinen Segen dazu habe. Und er hat mir geantwortet, hat gesagt, hey, klar, mach das, alles gut. Und deswegen habe ich mir meinen Charakter erstellt. Wir schauen dann einmal kurz so ganz grob drüber, würde ich sagen, wie das funktioniert, so die Charaktererschaffung. Das könnt ihr dann alles selber machen, wenn euch da das wirklich interessiert. Ich muss dazu sagen, er hat mir gesagt, das Buch ist aktuell ausverkauft, befindet sich aber im Nachdruck. Das heißt, das könnt ihr dann auch wieder erstehen, wenn euch das Spaß macht. Und selbstverständlich werden wir ja auch nicht das ganze Buch durchspielen. Aber auf jeden Fall mal anspielen, mal, damit ihr einen schönen Eindruck davon habt und vielleicht euch überlegen könnt, ob das mal was für euch ist, was ihr selber mit einem eigenen, neuen Charakter, vielleicht dann einem zauberkundigen Charakter, weiterspielen möchtet. Und vorausschicken muss ich jetzt vielleicht noch, ich habe vom Sebastian jetzt natürlich keine Bestechungsgelder bekommen, sondern dieses Buch sowie auch das Aborea-Regelwerk, das habe ich mir schon vor längerem mal besorgt und das habe ich jetzt einfach ausgesucht, weil ich denke, dass das ein guter Einstieg ist, um da mal so ein Audio-Let's Play zu machen. Okay, und dann werfen wir gleich einmal einen Blick in das Buch hinein. Wie gesagt, es beginnt dann erstmal mit den Kurzregeln. Da wird kurz erklärt, was ist denn so ein Rollenspiel überhaupt. Dann geht es auch direkt in die Charaktererstellung. Dann wird gleich auf die Attribute eingegangen, die es in dem Spiel gibt und wie man die sich am besten zusammenbaut. Die Attribute sind Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz und Charisma. Und im Buch wird darauf hingewiesen, dass ein Attributswert oberhalb von 5 überdurchschnittlich gut ist. Und dann wird mir gleich erklärt, wie ich mir anhand von 35 Entwicklungspunkten, die ich zur Verfügung gestellt bekomme, dann meine Attribute mir zusammenkaufe. Und es wird noch erwähnt, dass abhängig vom Volk, das ich spiele, also ich kann einen Menschen spielen, einen Elf, einen Zwerg, einen Halbling oder einen Gnom, darauf basierend ändern sich dann auch die Attribute nochmal ein bisschen. Das heißt, der Elf ist zum Beispiel ein bisschen schwächer, der bekommt von seinem Stärkewert nochmal 1 abgezogen, bekommt aber zur Geschicklichkeit nochmal 1 dazu, Konstitution wieder 1 abgezogen und Charisma nochmal 1 dazu. Und ab einer gewissen Höhe eines Attributs gibt es dann auch einen Bonus oder einen Malus auf den jeweiligen Wert. Das wird später dann interessant, beispielsweise bei der Stärke, die ich für den Krieger auf 8 gesetzt habe, wenn ich mit meinem Langschwert zuschlage. Also die Parameter, die ich für meinen Charakter, ich habe ihn nach meinem guten Freund einfach mal Martin genannt. Er hat eine Stärke von 8, das ergibt einen Bonus von +2, eine Geschicklichkeit von 6. Ist gleich ein Bonus von +1. Die Konstitution ist 7, abermals Bonus von +1. Intelligenz 6, Bonus von +1. Und sein Charisma ist 5. Das gibt weder Bonus noch Malus. Danach geht es gleich weiter mit den Fertigkeiten. Also bei anderen Spielen heißt sowas die Fähigkeiten, die mein Charakter hat. Und das Relevante bei einem Krieger ist natürlich die Waffenfertigkeit. Deswegen beherrscht Martin lange Klingenwaffen in der Stufe 2. Die anderen Werte, die ich jetzt so zusammengeschustert habe, decken sich eigentlich so ziemlich mit dem Charakter Finn Flanagan, den man auf der Aborea-Seite laden kann. Ich habe aber gedacht, ich übernehme mal den Großteil der Werte. Ich habe jetzt Intelligenz und Charisma für meinen Charakter vertauscht, damit ich ein bisschen eigenes Flair noch mit reingebracht habe. Aus den ganzen Werten ergibt sich dann auch die Trefferpunktzahl. Das sind sozusagen die Lebenspunkte, die mein Krieger hat. Das sind zu Beginn 11 Stück. Wenn ein Charakter auf 0 fällt, dann ist er normalerweise bewusstlos und unter 0 stirbt er. Beim Krieger ist es ein bisschen anders. Der Krieger wird nicht bewusstlos bei 0. Bei Minus ist er immer noch tot, aber er ist zumindest noch bei 0 auf den Beinen stehend. Mein Charakter hat noch ein Langschwert. Er hat, wie gesagt, die Fähigkeit lange Klingenwaffen Stufe 2 und er hat einen Stärkebonus von +2. Deswegen hat er einen Kampfbonus von 4. Den kann ich dann später bei Angriffen und bei Verteidigungen aufteilen, wenn ich das möchte. Ich könnte aber auch zum Beispiel einfach zu meinem Angriffswurf 4 dazuzählen. Wurf ist mein guter Stichpunkt. Bei Aborea wird mit einem 10-seitigen Würfel gespielt. Und wenn ihr so einen nicht zur Hand habt, dann ist in diesem Abenteuerspielbuch hinten auch eine Tabelle drin. Da könnt ihr einfach mal die Augen zumachen und mit dem Finger drüber kreisen und dann einfach mal drauf drücken und dann habt ihr das Ergebnis. Im Buch wird dann noch auf den Kampf eingegangen. Es wird noch auf den Beruf eingegangen. Die Bezeichnung fand ich immer ein bisschen störend. Ich kenne das von Dungeons & Dragons als Klasse. Also mit Beruf ist gemeint Barde, Dieb, Krieger, Priester, Schamane, Waldläufer, Zauberer. Ich habe mich, wie gesagt, für den Krieger entschieden. Bei vielen Rollenspielen ist es aber so, dass man sich seine Klasse auswählt, dann aber trotzdem noch einem Beruf nachgeht, meinetwegen Brauer oder Steinmetz oder was auch immer. Auf Erfahrungspunkte wird noch eingegangen, weil man natürlich auch mit der Stufe aufsteigen kann. Dann gibt es noch kleine kurze Informationen zu den bereits genannten Völkern, zu den Berufen, zu den Magieformen. Dann kommt auch schon ein Charakterbogen. Der ist in diesem Taschenbuch natürlich relativ klein. Den druckt ihr euch am besten nochmal von der Homepage aus mit allen nötigen Zubehör. Und dann geht es eigentlich auch schon relativ zügig los mit dem Abenteuer. Und dann würde ich doch vorschlagen, wir beginnen jetzt einfach einmal mit dem dunklen Fürst. Es gibt da vorher noch einen kleinen Prolog, den würde ich jetzt mal überspringen, der ist doch ein bisschen textlastig und den braucht man auch nicht unbedingt, um jetzt zu verstehen, was da auf einen zukommt. Wir beginnen jetzt einfach mal nach dem Prolog. Der dunkle Fürst, erster Teil, Abschnitt 1. Es ist, als wöge die Luft Zentner. Die Hitze war unerträglich. Zum Glück sind es nur noch wenige Meter bis zum großen Wald und seinem kühlen Schatten. Dort müsste auch irgendwo der listige Bach verlaufen. Bei dem Gedanken an eine kühle Erfrischung schmecken sie ihren Durst. Dem Bachverlauf nach würden sie zum Lager der Waldarbeiter kommen. Jenen, die seit Tagen schon zurück sein sollten und wegen derer sie nun unterwegs sind. Der Älteste des Dorfes Landig hat sie beauftragt und das ganze Dorf hat Münzen zusammengetragen, um eine stattliche Belohnung auszurufen. Die Männer sind allesamt in den Wald gezogen, um den Schlag zu machen. Eine alljährliche rituelle Arbeit, bei der der Wald rund um die Hellenkahne-Statue zurückgedrängt wird. Doch diesmal sind sie nicht zurückgekehrt. Bisher. Zum Glück sind sie vorbeigekommen und haben den besorgten Bewohnerinnen versprochen, nach dem Rechten zu sehen. Sie haben sogar zugesagt, ihre Männer und Söhne zurückzubringen. Nun stehen sie vor dem großen Wald. Der Aufbruch von dem Dorf war nicht wirklich der erste Schritt. Dieser kommt erst noch. Ein paar Meter noch und es wird sich wie ein Abenteuer anfühlen. Zwei Möglichkeiten. Sie gehen frischen Mutes aus der Hitze und in die Kühle des Waldes. Dann lesen Sie bei Abschnitt XY weiter. Möglichkeit 2. Eigentlich haben Sie gar keine Lust, nach den Männern Landings zu suchen. Die Götter werden es schon richten. Sicherlich finden Sie schon bald ein Gasthaus, wenn Sie nur wieder zurück zur Handelsstraße kommen und dann immer weiter drauf losziehen. Durstig kann ich dann zu einem anderen Abschnitt gehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum nächsten Gasthaus, oder? Das macht doch bestimmt Sinn. Also, hingeblättert. Es hat einen Moment gedauert, aber sie haben die Straße erreicht, die sich wie ein grauer Wurm in der Sonne von Nord nach Süd schlängelt. Bestimmt finden sie irgendwann einen Gasthof und eine Hopfenkaltschale. Aber nicht dieses Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie möchten, können Sie es erneut probieren. Lesen Sie dann unter Abschnitt 1 weiter. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen Abenteuer, wir wollen die armen Holzfäller aus der misslichen Lage befreien, in der sie sich gewisslich befinden. Wir gucken einfach mal, wie es da weitergeht. Einen kleinen Gag gibt's hier noch, wenn ich jetzt nämlich mir jetzt nicht genau gemerkt habe, wie so ein Abenteuerspielbuch funktioniert und ich blättere einfach um und lese Abschnitt 2, dann steht da, hier sollten Sie wirklich nicht lesen. Dies ist kein Buch, das man von oben nach unten liest. Dies ist ein Solo-Abenteuer. Sie entscheiden sich, wie es weitergeht. Dazu lesen Sie immer am Ende eines Abschnitts, damit weinen wir in der Regel den Text unter einer der Nummern, die Abzweigungen. Wenn dort steht, lesen Sie weiter bei 999. Bla bla bla bla bla bla. Also es wird nochmal wirklich erklärt, was du wirklich machen sollst. Also, unser Abenteurer ist jetzt aber in den Wald gegangen. Ein leichtes Kribbeln läuft an ihnen herab, als sie den Schritt gemacht haben. Es fühlt sich nach Abenteuer an. In der Luft liegt der Duft von Moos. Ein Specht klopft irgendwo und da und dort raschelt und knackt es im Unterholz. Die Luft steht, kein Blatt bewegt sich, doch der Schatten ist angenehm. Die Bäume sind dick und knorrig. Hier und da recken sich junge Triebe aus dem Boden. Vor ihnen finden sie einen sanften Pfad über weichen Waldboden. Diesem folgen sie eine Weile. Würfeln Sie mit einem Würfel. Falls Sie einen oder mehrere Ränge in Wahrnehmung haben, dann dürfen Sie diesen zum Würfelergebnis hinzunehmen. Jetzt gucke ich gerade mal auf meinen Bogen und Wahrnehmen habe ich tatsächlich auf Stufe 1. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Würfelbrett und ich würfle jetzt wirklich mal mit euch. Jetzt gibt es gleich einen Wurf, jawohl, das war eine 8. Und dazu darf ich jetzt meine Wahrnehmung 1 dazuzählen, das heißt, ich habe ein Ergebnis von 9. Ah, da geht's noch weiter. Ebenso wie Ihren Intelligenzbonus. Mein Intelligenzbonus ist plus 1, dann habe ich also ein Ergebnis von 10. Falls Sie ein 11 sind, bin ich nicht, dürfen Sie einen Bonuspunkt noch draufrechnen. Dann wird noch erklärt, wenn ich Finn spielen würde, das mache ich ja nicht. Kommen sie nur auf 9 oder weniger, dann geht es fröhlich zum Abschnitt XY. Mein Ergebnis ist über 9 und ich hätte aber auch über 13 würfeln können. Habe ich nicht. Also bei mir geht es bei über 9 weiter bei folgendem Abschnitt. Hier. Überrascht hören Sie das leise Plätschern eines Baches. Flink gehen Sie dem Geräusch nach. Zum nächsten Abschnitt. Nach kurzer Zeit erreichen Sie eine Wiese, über und über mit hohem Gras und unzähligen Düften. Auf einmal treten Sie in etwas Nasses und stellen erleichtert fest, dass zu Ihren Füßen fröhlich der listige Bach sprudelt. Sie erfrischen sich ausgiebig. Sie können ihm nun folgen. Zum nächsten Abschnitt. Immer wieder entwindet sich der Wasserlauf ihrem Blick. Es ist, als ob er ein Eigenleben besäße und verhindern wolle, dass ihm jemand folgt. Schließlich plätschert er durch eine Dornenhecke. So verrückt es klingt, aber um ihm nicht aus den Augen zu verlieren, sind sie gezwungen, durch die Hecke zu kriechen. Es ist ein einfaches Athletikmanöver dafür notwendig. Und in Klammern steht Geschicklichkeit, das heißt, es ist ein Geschicklichkeitswurf. Mein Geschicklichkeit ist 6, das ist ein Bonus von 1, das heißt, ich würfle, es ist ja super, ich habe jetzt eine 0 gewürfelt und eine 0 auf einem 10-seitigen Würfel ist natürlich das 10er-Ergebnis. Ich dachte jetzt kurz, oh nein, die Besonderheit bei Aborea, jedenfalls hier in diesem Dunkle Fürst-Buch ist, wenn ich eine 10 würfle, darf ich nochmal würfeln und das Ergebnis dazu zählen und zwar so oft, wie ich eine 10 würfle. Ich habe, wie gesagt, die zweite Ausgabe der Abenteuerbox, da ist es ein bisschen anders erklärt, ist egal, wir richten uns jetzt mal nach dem Buch. Ich darf nochmal würfeln, habe eine 5, habe einen Bonus von plus 1, habe ein Ergebnis von 16. Also ich denke, wir können uns jetzt vorstellen, dass unser Held wie Neo im ersten Matrix-Film den Kugeln ausweicht, so bewegen wir uns jetzt durch die Hecke durch. Also wir huschen von Dornenast zu Dornenast und tanzen Limbo drunten durch. Vielleicht läuft auch noch von David Hasselhoff Limbo Dance und wir schlängeln uns wie eine Eins durch das Gebüsch. Sie erreichen ein verlassenes Lager an einem Hang nahe eines auffälligen Baumes. Der listige Bach fließt nicht weit von hier. Und denkt man kurz nicht an ihn, scheint er spurlos verschwunden und man muss ihn richtig suchen, um ihn zu finden. Von der Statue keine Spur, vielleicht liegt die aber auch woanders. Es ist keiner da, den sie fragen könnten. Das Lager ist verwüstet, die Zelte eingerissen, Dinge liegen überall verstreut herum, teilweise auch Kleidung und Schuhe. Der Proviant ist weg, die Werkzeuge aber noch da. Würfeln Sie ein Wahrnehmen-Manöver, Klammer auf, Intelligenz. Wie ist das Ergebnis? Also Intelligenz habe ich jetzt ja auch nochmal einen Bonus von plus 1. Charisma war schlecht, also wir würfeln. Das ist eine 9, 9 plus 1 ist ein Ergebnis von 10. Das bedeutet 8 oder mehr. Jawohl, dann geht's hier weiter. Es finden sich nicht nur Spuren, die aus dem Lager tiefer in den Wald hineinführen, Sie sind sich darüber hinaus sogar sicher, dass diese ungefähr eine Woche alt sind. Nächster Abschnitt. Es wird nun dunkel, auch wenn es zunächst widersinnig erscheint, aber der beste Rastplatz für die Nacht wäre genau hier. Streichen Sie Proviant weg. Das habe ich nicht erwähnt, am Anfang kauft man sich natürlich noch Gegenstände mit ein, da kann man sich auch Proviant kaufen. Und ein ordentlicher Abenteurer hat selbstverständlich immer ein paar Fackeln, ein paar Seile und selbstverständlich auch eine halbe Zucchini im Gepäck. Also weiter im Text. Wenn Sie keinen Proviant haben, dann erhalten Sie bis zur nächsten Mahlzeit einen Malus in Höhe von 1 auf alle Würfe. Es ist warm, sogar in der Nacht. Und da die Sterne voll am Firmament stehen, verzichten Sie auf ein Feuer. Auch, weil Sie irgendwie das Gefühl haben, es könnte ungewollte Besucher anlocken. Und vielleicht nicht allen Bewohnern des Waldes gefallen. Also liegen sie satt von der Zucchini und vom Bach erfrischt auf dem Rücken und bewundern die Sternenpracht. Jetzt kann ich wieder wählen. Wenn man ihnen Blätter geschenkt hat, mir hat gar keiner irgendwas geschenkt. Ich armer Tropf. Also wenn nicht, Dann geht's beim folgenden Abschnitt weiter. Tam, tam, tam. Hier. Es ist erstaunlich ruhig in der Nacht und die Ruhe entsprechend erholsam. Sie erhalten einen Trefferpunkt plus Ihren Konstitutionsbonus wieder. Denken Sie daran, dass Sie aber nicht mehr haben können als zu Beginn. Außer Sie wären eine Stufe aufgestiegen, was bisher in diesem Abenteuer ausgeschlossen ist. Also, wenn ich vorhin beispielsweise in der Hecke nicht wie ein junger Gott durchgezischt wäre, hätte ich mich an den Dornen auch verletzen können und einen Trefferpunkt verlieren können, den hätte ich jetzt regeneriert. Sie erhalten zudem Magiepunkte zurück. Ich habe ja keine Magie. Sie strecken sich, erledigen alles zum Morgen. Das ist eine schöne Umschreibung für Frühstücken, Zähneputzen und alles, was da sonst noch so dazugehört. Und sind dann bereit. Gut gestärkt, machen Sie sich auf zum nächsten Abschnitt. Noch steht die Sonne nicht im Zenit und die Hitze des Tages baut sich gerade erst auf. Sie haben vor, möglichst viel Weg zu schaffen, damit Sie zum Mittag ein wenig ruhen können. Wer weiß, was Ihnen heute alles bevorsteht und wie weit es noch ist. In jedem Fall beschließen Sie von nun an, vorsichtig zu sein. Denn wer auch immer für all das verantwortlich ist, er ist sicherlich kein Freund. Nächster Abschnitt. Die Spuren sind gut sichtbar, auch noch nach so vielen Tagen. So, dass es Ihnen ein leichtes ist, Ihnen zu folgen. Der Wald wird immer dichter. Dazu die immer noch frühe Morgenstunde. Es ist teilweise angenehm kühl. Offensichtlich empfinden das auch die Tiere des Waldes so. Überall sehen und hören sie das Leben. Einmal entdecken sie in der Ferne einen Fuchs, jede Menge Eichhörnchen, einen Dachs, ein paar Karnickel und eine Vielzahl Vögel, Bienen und anderes. Trotz der Kühle schwitzen sie bereits. Es geht stückweise bergan, und es ist durchaus kräftezehrend. Arbeiten Sie sich zum nächsten Abschnitt vor. Ich arbeite. Nach einer Biegung steht neben dem Pfad ein dicker Findling. Auf ihm sitzt ein sehr kleiner und schrumpelig wirkender Mann. Sie würden ihn auf keinen halben Meter schätzen. Er trägt einfach Kleidung, hat einen krausen, weißen Bart und auffällig buschig graue Augenbrauen. Ein kleiner Rucksack liegt offen neben dem Stein und eine kleine Kiste Pfeifentabak ist zu erkennen. Ja, das wird zum Tabak sein, mein Freund. In der Hand hält er eine lange Stielpfeife, die er offenkundig eben noch geschmaucht hat. Als er sie sieht, wirkt er belustigt, deutet mit dem langen Stiel seiner Pfeife auf sie und sagt, »Hoho, Wandersmann, welch ein froher Morgen! Bei Lilly, wer mich trifft, kann Glück haben.« Und ihr seht so aus, als könntet ihr es gebrauchen. Er schlägt ein Bein über das andere und wartet nicht auf eine Antwort von Ihnen, sondern fährt direkt fort. Lust auf ein Spiel? Bevor ihr antworten könnt, nickt er und meint, das habe ich mir gedacht. Bei Lerche, Birke und Butterblume. Wir wetten beide. Gewinnt ihr, dann gebe ich euch alles Gold, was ich bei mir habe. Gewinne ich, erhalte ich alles Gold, mit dem ihr euch abmüht. Ihr müsst mir nur eine Frage richtig beantworten. So. Also, jetzt stehe ich im Wald und dann hockt ein kleiner komischer Typ auf dem Baum, der offensichtlich irgendwas geraucht hat und will Glücksspiel mit mir betreiben. Nee, mein Freund, einfach nee. Sie denken, dass es keine gute Idee ist und laufen dankend weiter zum nächsten Abschnitt. Sie bedanken sich für das Angebot, lehnen aber entschieden ab. Er runzelt die Stirn und schüttelt dann ungläubig den Kopf und stopft sich sichtlich enttäuscht eine neue Pfeife. Ja, als wäre das die Lösung deines Problems, mein Freund. Ihr Wanderer seid auch nicht mehr das, was ihr mal wart. Früher, ja früher war das mal anders. Einen schönen Tag noch. Ihr zieht weiter. Gegen Mittag erreichen sie eine große Lichtung mit einem Gräsermeer. Die langen Halme rauschen im angenehm kühlen Wind, der einem die brennende Sonne vergessen lässt. In Wogen bewegt sich das Gras in einem schönen Tanz. Die Bäume rund um die Lichtung beugen sich leicht zu ihr hin, so als würde in der Mitte ein Herrscher stehen. Doch niemand steht dort. Ein wunderschöner Ort. Zeit für eine Rast. Was meinen Sie? Wer rastet, der rostet, sage ich. Hier geht's weiter. Stramm wollen Sie weiterziehen, aber eine ungewöhnliche Müdigkeit überkommt Sie. Vielleicht sollten sie sich ja doch ein wenig ausruhen. Das schadet doch nicht. Sich hier kurz ins Gras legen, ein wenig dem Wind rauschen. Nur kurz. Nicht lange. Geht ja gleich weiter. So, jetzt soll ich einen Konstitutionswurf machen. Mein Bonus ist plus 1. Oh, das ist ein schlechter Wurf. Ein ganz schlechter. Eine 1 habe ich gewürfelt. Das ist 2. Das ist nicht 8 oder höher. Das ist deutlich drunter. Ui, ui, ui. Hier geht's weiter. Sie haben vollkommen recht. Nach so viel beschwerlichem Weg ist eine Pause nur gerecht. Sie setzen sich hin und lauschen dem sanften Rascheln des Grases. Der Wind fährt mit seinen Fingern durch das Grün und die Blätter der geneigten Bäume rauschen. Sie meinen, dass es auch nicht schadet, ein wenig die Glieder von sich zu strecken und legen sich in das hohe und weiche Meer. Ein Gähnen entfährt ihnen. Es wirkt alles so friedlich, so träumerisch geht es zum nächsten Abschnitt. Sie tauchen. Kühles, frisches Wasser. Lichtstrahlen brechen in Fächern durch die Oberfläche und erleuchten den nahen Grund fleckig. Algen wachsen in langen Strähnen hinauf bis fast zur Oberfläche und wiegen sanft hin und her. Sie stoßen immer tiefer und umspielen die Algen und Steine. Plötzlich bemerken sie, dass sie gar keine Luft mehr haben. Panik steigt in ihnen hoch. Sie versuchen eilig, die Oberfläche zu erreichen, aber so nah sie eben noch war, so unerreichbar scheint sie nun. Sie drücken sich immer wieder kraftvoll nach oben. Aber auch wenn der Grund immer tiefer wirkt, ist es zu weit bis nach oben. Dann plötzlich brechen zwei rettende Arme ins Wasser und helfen ihnen hoch. Sie schnappen gierig nach Luft und blinzeln. Die Sonne brennt in ihr Gesicht. Sie liegen nass geschwitzt im rauschenden Gräsermeer. Eine Frau kniet neben ihnen und beugt sich über sie, spendet ihren Augen Schatten und sie öffnen sie ganz. Es ist eine junge Frau mit charaktervollen, schönen Zügen. Ein Zopf aus geflochtenem, braunen Haar hängt an ihr herab. Sie hebt einen Finger an ihren Mund und deutet ihn leise zu sein. Dann hilft sie ihnen auf. Immer wieder werden sie müde, wollen lieber zurück in ihr Wiesenbett. Sie stolpern vorwärts, gestützt von ihrer Retterin. Als sie endlich den Lichtungsrand erreichen und ein paar Meter in den schattigen Wald hinein sind, fällt ihre Trägheit von ihnen so plötzlich ab, wie sie gekommen war. Jetzt mustern sie wach ihre Retterin. Sie ist in leichtem Leder gekleidet, trägt einen Bogen und ein Schwert, auf dem Rücken einen Rucksack und darüber einen Schild. Sie wirkt verschwitzt und erschöpft, aber lächelt sie an. Ihr Gesicht ist vom Sommer gezeichnet und ihre Augen strahlen förmlich. Hey, ihr! Sie stottern nur an »Hey, du« und würden es am liebsten im gleichen Moment zurücknehmen. Sie nimmt sich etwas aus den Ohren. So viel Glück? Können Sie gar nicht haben, denkt sie noch und sagt freundlich. Ihr habt Glück gehabt, dass ich vorbeikam. Auf der Lichtung ist schon manch einer für immer eingeschlafen. Wahrscheinlich sehen Sie gerade nicht sehr vorteilhaft aus. Naja, was will man erwarten? Es ist Hochsommer, wir sind jetzt den ganzen Tag durch die Gegend gestiefelt, sind fast verendet, weil wir es hoffen sind durch die Dornenhecke vorher schon gekrochen. Also natürlich wird er nicht super aussehen. Wie dem auch sei, ich bin Alina. Ich suche zwei Männer, ungefähr so groß. Dabei zeigt sie auf einen guten 1,80 Meter. Recht schwer, sie hält sich einen großen Bauch vor und hören auf die Namen Piet und Randolph. Sie sind Gesandte und unglaublich wichtig. Jedenfalls bezahlt man mich gut, damit ich sie finde. Ich habe gehört, dass die Gräber am großen Stein geöffnet worden sind und sie dort gefangen gehalten werden. Als Alina so freiherzig erzählt, berichten sie auch von ihrem Auftrag. Schnell stellen sie fest, dass beide durchaus zusammengehören könnten. Wir könnten doch gemeinsame Sache machen und helfen uns so gegenseitig. Abgemacht? Sie hält ihnen mit einem gewinnenden Lachen die Hand hin. Sie können nicht anders, als einzuschlagen. Und dann schieben sie noch ein Danke hinterher. Dafür bekommen sie ein weiteres großartiges Lächeln geschenkt. Gemeinsam geht's zum nächsten Abschnitt. Zusammen geht es immer den Spuren nach. Alina achtet kaum auf die Spuren. Sie läuft dem Pfad entlang und meint, sie führen eh zu den Grabhöhlen. Die hätte niemand öffnen dürfen. Dort wurden Zirak bestattet, Diener des dunklen Fürsten. Sicher Grabräuber, die nicht wissen, was sie da heraufbeschwören. Trotz der Gerüchte um das ganze Gold, mit dem sie begraben wurden, haben sie bestimmt nichts gefunden und versuchen sich nun an Entführungen. Sie wollen den Spekulationen nichts hinzufügen und betrachten Alina schweigend. Unbeeindruckt fährt sie fort. Ich sage, wir befreien alle und machen, dass wir hier wegkommen. So schnell wie möglich. Seit die Kammern geöffnet sind, häufen sich die Zeichen. Etwas Dunkles ist auf den Plan gerufen worden. Ich bin sicher kein Feigling, doch die Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Wer weiß, wie viele Familienväter darunter sind, junge Hoffnungen und weise Männer. Eigenartig eigentlich, dass bisher keine Frauen entführt wurden. Naja, zumindest wissen wir davon nichts. Sie strahlt sie an. Aber das werden wir herausfinden. Der Weg gleicht einer unebenen Rinne und ihr müsst immer wieder über dicke, wulstige und knorrige Wurzeln steigen. Immer wieder sticht die Sonne durch den Baldachin aus Blättern. Mühen Sie sich zum nächsten Abschnitt. Ich mühe mich. An dieser Stelle möchte ich jetzt aber doch zum Ende meiner kleinen Vorstellung kommen. Ich möchte aber vielleicht noch mit einer kurzen Kampfsequenz enden. Und zwar bin ich jetzt über einen Abschnitt gestolpert, wo wirklich gekämpft wird. Da übernehme ich jetzt einfach mal die Parameter eines Gegners. Der hat Trefferpunkte von 8, hat einen Schaden von 0, also plus 0, einen Angriffsbonus von 1 und einen Verteidigungswert von 10. Das ist eine super Verteidigung. Also mal gucken. Ich greife den jetzt einfach einmal an. Mit einem ganz normalen Würfel. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe einen Stärke-Bonus von plus 2. Ich greife mit meinem Langschwert an. Und für dieses habe ich ja einen Fertigkeitsbonus ebenfalls von plus 2. Das ergibt zusammen einen Kampfbonus von plus 4. Und den könnte ich jetzt vor jeder Kampfrunde aber auf Angriff oder Verteidigung verteilen. Das heißt, ich habe einen Verteidigungswert von 6 und ich könnte jetzt sagen, ich möchte gut verteidigt sein. Ich könnte alle 4 Punkte auf die Verteidigung ummünzen und hätte dann eben einen Wert von 10. Aber ich stecke jetzt eben mal einfach alles in den Angriff, habe einen Angriff von plus 4 und muss über eine 10 kommen, um meine Gegner überhaupt zu verletzen, was nicht so leicht ist. Das war jetzt eine 8 und eine 8 plus 4 ist eine 12. Und 12 minus Verteidigungswert sind 2. Das heißt, mein Gegner nimmt 2 Schaden, hat also jetzt nur noch 6 Trefferpunkte. Es greift der mich aber an mit einem Angriffsbonus von 1, würfelt eine 3. Gut, mein Verteidigungswert ist 6. Das heißt, ich habe abgewehrt. Also sein Schwert saust an mir vorbei, könnte man jetzt beispielsweise sagen. Oder ich habe mich knapp darunter hinweggeduckt und starte meinerseits wieder einen Angriff. Ich werfe wieder alle 4 Punkte in den Angriff mit drauf. Habe eine 9 gewürfelt, ist eine 13. Das heißt, diesmal verliert er 3 und hat dann eben auch nur noch 3 Trefferpunkte. Und jetzt ist er dann wieder dran und greift mich seinerseits wieder an. Laut brüllend kommt er auf mich zugestürmt und schwingt seinen Streitkolben über dem Kopf. Er hat eine 6 gewürfelt, hat einen Angriffsbonus von 1. Das bedeutet, er trifft mich. Ich verliere jetzt einen Trefferpunkt. Hatte ausgehend ja 11 Trefferpunkte, habe jetzt also aktuell noch 10. Das vermerke ich hier jetzt gerade mal. Okay, so, und dann greife ich wieder an. Ich würde wieder alles auf die Angriffskarte setzen, also wieder einen Bonus von plus 4 auf diesen Wurf. Das ist eine 4, das ist eine 8. Das heißt, der Gegner hebt seinen Streitkolben und mein Schwert klirrt dagegen. Wir drücken beide kräftig und jeder versucht, die Überhand zu gewinnen, aber letztendlich kann er diesen Angriff abwehren und versucht seinerseits wieder meinen Schädel zu erwischen. Oh, er hat einen 3 gewürfelt, das langt natürlich nicht. Ich ducke mich unter seinem Schlag hinweg, hole wieder aus. Das ist eine 2. Jetzt wird es gerade ein bisschen peinlich. Also wir hauen große Luftlöcher. Könnt ihr euch an die Kämpfe im Baldur's Gate 2 noch erinnern? Da war es ja auch immer so, dass die, also bei mir auf jeden Fall, dass die Kämpfergruppen sich gegenüberstanden und dann ewig einfach aufeinander eingehauen wurde, wirklich direkt voreinander stehen und keiner hat getroffen. So ähnlich ist das. Jetzt hat er eine 1. Also das ganz, ganz bitter, jetzt fällt Ihnen der Streitkolben am Ende vielleicht noch auf den eigenen Fuß. Ich habe jetzt eine 10 gewürfelt. So, jetzt pass auf, weil jetzt darf ich ja abermals würfeln. Das ist jetzt eine 7, dann habe ich noch meinen Bonus von 4. Das ist jetzt also ein Streich von 21. Sein Verteidigungswert ist 10, das heißt, das macht 11 Schaden. Das heißt, mein Schwert durchteilt ihn jetzt einmal von quer nach durch. Wo war das gleich nochmal? Also, das reicht definitiv aus, um meinem Kontrahenten den Garaus zu machen. Er hat mich ja auch ein bisschen angekratzt. Wie gesagt, einen Trefferpunkt habe ich auch verloren. Aber letztendlich stehe ich als großer, siegreicher Held auf dem Schlachtfeld. Grandios. Das ist doch toll. Also das war meine kurze, knappe Vorstellung des Abenteuerspielbuchs Der dunkle Fürst von Aborea vom Autor Sebastian Witzmann. Lieber Sebastian, herzlichen Dank nochmal, dass ich das hier an dieser Stelle vorstellen durfte. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie so ein Spiel funktioniert. Das ist natürlich an Einsteiger auch gerichtet. Das heißt, der wird unterwegs immer mal wieder erklärt, wie funktioniert das eigentlich, wie werden die Boni mit eingerechnet, was müsst ihr jetzt überhaupt würfeln, was gibt's zu beachten. Also das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da kann man gerne mal drauf warten, bis da die neue Auflage herauskommt. Wie gesagt, das sind 3 Bände in einem großen Sammelband. Der dunkle Fürst ist Teil 1, Teil 2 unter den Augen der Göttin und Teil 3 in der Falle auf etwas unter 500 Seiten. Also echt ein schöner, dicker Schmöker. Da kann man gewisslich eine gute Zeit mit verbringen und auch viel Spaß mit haben. Und wenn man dann wirklich auch Freude dran hat, dann kann man seinen Charakter, den man sich da ja erschaffen hat, auch ins richtige, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Aborea-Spiel mit hineinnehmen, vielleicht eine Gruppe starten mit Freunden oder übers Internet gibt sowas ja auch ganz toll. Google Hangouts bietet sich da beispielsweise an oder über Skype, wenn ihr das über Audioformat nur machen wollt, wie auch immer. Jetzt viele tolle Möglichkeiten. Aborea ist nicht schlecht, kann man gut spielen, kann man sich anschauen. Wie gesagt, für Einsteiger ist es eine sehr zugängliche, vor allem, wenn man jetzt wie ich schon längere Zeit mit Rollenspielen zu tun hat, dann ja, kann man sich damit schon auch mal beschäftigen und spielt da definitiv auch mal 1-2 Runden mit. Es wäre jetzt aber nicht das Rollenspiel, das ich jetzt nur spielen möchte. Wie gesagt, ich bin da sehr Dungeons and Dragons verwurzelt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr Spaß an dieser Episode hattet, dass euch das mal gefallen hat, dieses kleine Audio-Let's Play. Und ich bedanke mich für euer Zuhören. Wir hören uns gewisslich bald wieder hier beim Nerdwelten-Podcast. Bis dann, macht's gut. Ciao, euer Hardy.